Weil das österreichische Deutsch sowie das deutsche Deutsch auch keine einheitliche Sprache ist und jeder Sprecher versucht, seine Sprache an die jeweilige Situation anzupassen, sind auch noch die unterschiedlichen Sprachschichten zu beachten. Eine deutsche Touristin ist von der Bergwelt Tirols begeistert. Im Überschwang ihrer hochalpinen Gefühle spricht die Touristin ihren Skilehrer an und fragt: Sagen Sie, Herr Toni, wie heißt denn der Berg dort? Der Skilehrer sieht etwa 20 verschiedene Berge und fragt: Welcher? Und die deutsche Touristin antwortet: Danke, Herr Toni. Hier haben die Sprachschichten zugeschlagen. Die Deutsche fragt in der Hochsprache und rechnet also mit dem Namen eines Berges im Rahmen einer hochdeutschen Antwort. Die kommt aber nicht, weil der Österreicher im Dialekt zurückfragt: Welcher? Hätte er Hochdeutsch mit Was für einer? Welcher? Zurückgefragt, hätte die Deutsche das als Frage erkannt und es wäre zu einem ganz normalen Dialog gekommen. So aber missinterpretiert sie die Dialektfrage als Namen. Und aus dem Dialog wird ein Witz. Wir haben Ihnen nun Wörter aus all diesen Sprachschichten angeboten. Die meisten waren aber in der Umgangssprache zu Hause. Wenn Sie es genauer wissen wollen, verweisen wir auf die entsprechenden Angaben in der Fachliteratur. Besonders empfehlen möchten wir nochmals das gleichnamige Wörterbuch »Sprechen Sie Österreichisch«. Und zum Abschluss noch ein Witz. Ein Brite, ein Franzose und ein Österreicher unterhalten sich über die Schwierigkeiten ihrer Muttersprache. Der Brite bringt das Wort Empire als Beispiel. Wir schreiben Empire, sprechen es aber als Empire aus. Meint der Franzose? Ach, bei uns ist das noch viel schwieriger. Wir schreiben etwa Bordeaux, sprechen aber Bordeaux. Der Österreicher lächelt milde, denn er weiß, nirgends ist es so arg wie bei ihm. Wir schreiben ja bitte, Sie wünschen, aber sagen da mal, hä? Wir verbleiben mit einem altbewährten Gruß, welcher von einem legendären österreichischen Unterhaltungskünstler geprägt wurde. Und immer wieder viel Freude macht. Grüß euch die Madeln. Und Servus die Burm.